Sechstes Kapitel. Spiritualität wird nicht erreicht ohne reines Wesen. Wie die jungen Vögel unter den Flügeln der Mutter aufwachsen, so sollen Eltern ihre Kinder mit Liebe erziehen. Wenn Kinder oder Erwachsene wissen, dass sie geliebt werden, stört Kritik sie nicht. Medikamente helfen, Krankheiten zu überwinden. Aber die natürlichen Abwehrkräfte sind stärker als Medikamente. Wenn die Seele rein ist, wird die Spiritualität von alleine einen Platz in unserem Herzen haben. Wir müssen uns sehr viel Mühe geben, um die Seele zu reinigen. Unsere irdischen Gewohnheiten verhindern die spirituellen Gedanken. Wir schwimmen gegen den Gedankenstrom. Es wäre einfacher, die Existenz Gottes in unseren Herzen festzuhalten und dadurch die Macht unserer fünf Sinne unter Kontrolle zu bringen. Wir sollten über den Gefühlen schweben. Unsere fünf Sinne beherrschen unser Gemüt und verdrängen die Gedanken an die Existenz Gottes. Unsere gläubige Seele ist der Wachposten über unsere ungezügelten Gefühle. Vorsicht und Aufmerksamkeit sind angebracht, um das zu verhindern. Das irdische Leben und Spiritualität sollten eigentlich Hand in Hand gehen. Wenn das irdische Leben frei ist von emotioneller Abhängigkeit und eine Distanz zu den Gefühlen erreicht hat, führt es uns zur Spiritualität. Wir sollten unser Familienleben und unseren Wohlstand mit frohem Herzen genießen. Aber unser Wohlergehen soll davon nicht abhängig sein. Lasse dich nicht von den Gefühlen einsperren, sonst wird das Leben nur ein Gefängnis der überwältigenden, kurzfristigen Gefühle. Unterstütze das nicht. Materieller Verzicht im Leben bedeutet keine Spiritualität. Das Leben, wie Gott es uns geschenkt hat, soll mit frohem Mut und mit Zufriedenheit geführt werden. Das Leben gehört ihm und nicht uns. Mit diesem Verständnis sollten wir uns bemühen, unser weltliches Leben freudvoll zu leben. Das ist mit der täglichen Übung des Gebetes erreichbar. Mit Übung wird man Meister seines Schicksals, aber nur durch ernsthafte, hingebungsvolle Anbetung Gottes. Ohne Glaube ist alles sinnlos im Leben. Stärke dein Glaubensbekenntnis. Der ungestörte Ort, wo es keine Verwandte, Freunde und Bekannten gibt, ist der beste Ort für deine spirituelle Übung und Entwicklung. Man sollte seine Lebensweise den spirituellen Gedanken anpassen. Das ist der Hauptweg zur ewigen Freude.